So klage du, zerstörte Gottesstadt, du armer Stein und Aschenhaufen, lass ganze Bäche Tränen laufen, weil dich betroffen hat ein unersetzlicher Verlust, der allerhöchsten Huld, die du entbehren musst durch deine Schuld. Du wurdest wie Gomorra zugerichtet, wie wohl nicht gar vernichtet. O besser wärest du in Grund zerstört, als dass man Christi Feind jetzt in dir lästern hört. Du achtest Jesu Tränen nicht, so achte nun des Eifers Wasserwogen, die du selbst über dich gezogen, da Gott nach viel Geduld den Stab zum Ende